Es war ein klarer, kalter Tag im April und die Uhren schlugen gerade 13, als Winston Smith, das Kinn an die Brust gepresst, um dem rauen Wind zu entgehen, rasch durch die Glastüren eines der Häuser des Victoria-Blocks schlüpfte. Wenn auch nicht rasch genug, als dass nicht zugleich mit ihm ein Wirbel riesigen Staubs eingedrungen wäre. Auf jedem Treppenabsatz starrte ihn gegenüber dem Liftschacht das Plakat mit dem riesigen Gesicht an. Es gehörte zu den Bildnissen, die so gemalt sind, dass einen die Augen überall hin verfolgen. »Der große Bruder sieht dich«, lautete die Schlagzeile darunter. George Orwells 1984. Ein Buch und seine Folgen. Feature von Lorenz Hoffmann. Alexa, was sind die Nachrichten? Hier sind deine Neuigkeiten. Populäre Kryptobörse gehackt, bin ausverliert. Drinnen, in der Wohnung, verlas eine klangvolle Stimme eine Zahlenstatistik über die Roheisenproduktion. Die Stimme kam aus einer länglichen Metallplatte, die einem stumpfen Spiegel ähnelte und rechter Hand in die Wand eingelassen war. Winston drehte an einem Knopf und die Stimme wurde daraufhin etwas leiser, wenn auch der Wortlaut noch zu verstehen blieb. Der Apparat, ein sogenannter Televisor oder Hörsehschirm, konnte gedämpft werden. Doch es gab keine Möglichkeit, ihn völlig abzustellen. Alexa, wer ist Big Brother? Big Brother ist eine fiktive Figur und ein Symbol in George Orwells Roman 1984. Er ist der vermeintliche Herrscher, aller Wahrscheinlichkeit nach eine Symbolfigur, über Ozeanien, einen totalitären Staat, in dem die regierende Partei um ihrer selbst willen absolute Kontrolle über die Bevölkerung ausübt. Es bestand natürlich keine Möglichkeit festzustellen, ob man in einem gegebenen Augenblick gerade überwacht wurde. Wie oft und nach welchem System die Gedankenpolizei sich in einen Privatapparat einschaltete, blieb der Mutmaßung überlassen. Es war sogar möglich, dass jeder Einzelne ständig überwacht wurde. Man musste in der Annahme leben und man stellte sich tatsächlich instinktiv darauf ein, dass jedes Geräusch, das man machte, überhört und, außer in der Dunkelheit, jede Bewegung beobachtet wurde. Dass ein Buch einen Menschen so beeinflussen kann und so Jahrzehnte noch und vielleicht ein ganzes Leben lang, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Baldur Haase ist Jahrgang 1939. In der Hand hält er eine der frühen deutschen Ausgaben von Orwells Roman. Auf dem Cover eine düstere Industrielandschaft. Darüber prangt in Rot der Titel 1984. Als der Druckerlehrling Baldur Haase mit 19 Jahren Orwells Helden Winston Smith kennenlernt, verändert diese Begegnung nicht nur sein Denken, sondern buchstäblich sein ganzes Leben. Bei einem Ostern 1958 von der SED organisierten gesamtdeutschen Arbeiterjugendtreffen in Erfurt hatte sich Haase mit Rainer Markgraf angefreundet, einem jungen Mann aus Westdeutschland. Ein reger Briefwechsel begann. Die beiden tauschten sich aus über Familiäres und über Politik, die Unterschiede der Systeme. Und der schrieb mir dann Anfang Mai, er würde mir ein Buch schicken von einem englischen Autor, der zu diesem Thema Diktatur, Totalitarismus, einen Roman geschrieben hätte. Und Mitte Mai habe ich also ein Paket bekommen. Das war ein normales Westpaket, wie man so gern bekommen hat. War im Kakao drin, Schokolade und ein paar Süßigkeiten, Rosinen und so. Und da war dann in Zeitungspapier eingepackt, lag ein Exemplar von George Orwells Roman. Was Haase damals nicht weiß, die Staatssicherheit kennt den Inhalt des Pakets und seiner Korrespondenz mit Rainer Markgraf. Es war ein offenes Geheimnis, dass üblicherweise alle Briefe vor der Zustellung geöffnet wurden. Es schrieben praktisch auch nur wenige Leute Briefe. Nachdem ich mich beschäftigt hatte mit dem Buch, habe ich Verschiedenes entdeckt, gefunden, Parallelen auch erkannt, die zu dem fiktiven Staat Ozeanien auch Beziehung haben, Verbindung haben zur DDR-Wirklichkeit. Das liegt natürlich ganz stark am Leser selbst, wie er oder sie das lesen möchte. Orwell verstand es auch als eine Warnung vor Totalitarismus in Generellen. Er wandte sich ja nicht nur gegen Stalin, sondern auch gegen den Faschismus. und somit gegen totalitäre Ideologien im Allgemeinen. Aber die Bezüge des Buches zum Stalinismus sind am deutlichsten herauslesbar. Oliver von Knebel-Döberitz, Professor für britische Kulturstudien an der Uni Leipzig. Orwell begann an dem Text zu arbeiten schon in den frühen 1940ern. Er sah sich selbst ja Zeit seines Lebens als linker Intellektueller, als Unterstützer der Labour Party und sozialistischer Demokrat. Und er kannte aber auch die Auswirkungen des Stalinismus in der Sowjetunion, unter anderem auch durch seinen Freund, den im Exil lebenden Ungarn Arthur Koestler, der in einem Roman die Grauen des stalinistischen Regimes beschrieben hatte. Außerdem kämpfte Orwell eine Zeit lang im Spanischen Bürgerkrieg, hier als Mitglied einer trotzkistischen Splittergruppe, die dem Kommunismus sehr, sehr kritisch gegenüberstand. Somit lässt sich das Buch auch als eine Abrechnung Orwells mit Stalin und der Sowjetunion lesen. Es gab ja auch die Konferenz von Teheran zu dieser Zeit, in der gewissermaßen die Mächtigen der Alliierten schon die Welt aufteilten in Einflusssphären. Und das war auch eine wesentliche Motivation für Orwell, darüber nachzudenken, wie die Welt der Zukunft denn aussehen könnte. Nämlich in verschiedene Machtblöcke geteilt, die aber sämtliche diktatorisch regiert werden. In Orwells totalitärem Riesenstaat Ozeanien mit der Hauptstadt London hat die alleinherrschende Partei ein System errichtet, in dem es keine persönliche Freiheit mehr gibt. Die Masse der Bevölkerung sind Proles, einfache Untertanen. Und dann gibt es die Mitglieder der äußeren Partei und wenige privilegierte Mitglieder der inneren Partei. Die Gedankenpolizei sorgt für totale Überwachung und permanenten Terror. Durch ständige Straßenpatrouillen, durch Spähhelikopter, vor allem durch in den Wohnungen angebrachte Televisoren, deren Beobachtung sich niemand entziehen kann. Gefühle, vor allem Liebe, sind in Ozeanien verboten. Zwischenmenschliche Beziehungen werden effektiv unterbunden durch die allgegenwärtige Gefahr der Denunziation. Das Familienleben, so liest es Baldur Haase, war ein in Wirklichkeit von der Gedankenpolizei gebrauchtes Mittel, um jedermann Tag und Nacht von Vertrauten und Angehörigen bespitzeln zu lassen. Mein damaliger Schwager, der war also ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit. Und er hat mich am 20. Juni 1958, da hat er mich einen Tag nach meinem 19. Geburtstag bei seinem Führungsoffizier im VEB Maxhütte angezeigt. Ich wurde undurchsichtige Verbindungen zu Jugendlichen nach Westdeutschland unterhalten und hat auch den Roman bei mir gesehen. Und er war ja häufig auch zu Besuch und zu Geburtstags und so. Und hat auch dann heimlich ein Buch gelesen und hat uns mitgeteilt, der Stasi, dieses Buch ist nach seiner Meinung nicht in Ordnung für den sozialistischen Staat und so. Das hat er also seinem Führungsoffizier mitgeteilt. Die Staatssicherheit in Gera ist zunächst unsicher, wie sie George Orwells Roman einordnen soll. Der spielt immerhin in London, kapitalistisches Ausland. Im September 1958 gibt sie beim der SED unterstehenden Deutschen Institut für Zeitgeschichte in Ost-Berlin ein Gutachten in Auftrag, das zu dem Urteil kommt: Das Buch ist nicht nur staatsgefährdend, sondern stellt in der Hand eines Lesers feindliches, besonders gegen die UdSSR und alle sozialistischen Staaten gerichtetes Material dar. Die Verbreitung und jeder Vertrieb sollten unter allen Umständen beobachtet und mit allen staatlichen Mitteln verhindert werden. Ich habe dann zwei Bekannte verliehen, auch das Buch. Und dann habe ich, also bei uns ist es ähnlich, habe ich geschrieben und habe dann auch Beispiele genannt. George Orwell, Zitat: Was immer die Partei für Wahrheit hält, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wahrheit anders zu sehen als mit den Augen der Partei. Zu guter Letzt würde die Partei verkünden, dass 2 und 2 gleich 5 sei, und man würde es glauben müssen. Am 13. Januar 1959 geht Baldur Haase wie gewohnt zur Arbeit. Steht an der Offset-Maschine einer Leipziger Druckerei, in der er nach Abschluss seiner Facharbeiterausbildung angefangen hat. Da standen plötzlich 2 Herren neben mir und fragten mich: Sind Sie Herr Haase? Sagte ich ja. Und da sagten sie: Ja, Sie müssen mal mitkommen. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Und da fuhr man mit mir zu meinem Junggesellenzimmer. Ich hatte ein Junggesellenzimmer bei einem Rentnerehepaar gemietet. in Leipzig-Ost. Und da hat man also bei den Leuten der Mächtige an die Tür geklopft. Die beiden Männer durchwühlen sein Zimmer, konfiszieren Briefe, ein paar Broschüren, die ihm der Freund aus dem Westen geschickt hatte. Und Orwells 1984. Alles vor den Augen der entsetzten Wirtsleute. Was ich bis heute nicht ganz verdrängen kann, da steht die Frau, die da steht vor mir. Er spuckt vor mir aus. Hat mich angespuckt. Vor mir ausgespuckt, auf die Wiese ist sicher noch was. Direkt vor mir ausgespuckt. Das war das. Ja, dann haben sie mich ins Auto gesetzt. Sind wir nach Gera gebracht worden. Und dann habe ich dann im Auto habe ich dann gesagt, was schaffen sie mich hin und so. Die haben mir gar nicht geantwortet. Es gibt nichts, was ich nicht gestehen würde. Nichts. Sagen Sie mir, was es sein soll, und ich gestehe auf der Stelle. Schreiben Sie es nieder. Ich unterschreibe alles. Haase wird in das Untersuchungsgefängnis der Staatssicherheit nach Gera gebracht. Er hat keine Ahnung, was ihm eigentlich zur Last gelegt wird. Noch bis zur Vernehmung am nächsten Tag ist er überzeugt, hier muss ein Versehen vorliegen, das sich bald aufklären wird. Die Vernehmungen waren also so aufgebaut, dass mir der Stasi-Vernehmer, der hat also mich gefragt, was ich an den Rainer Markgraf da geschrieben hätte. Ja, da habe ich gesagt, das weiß ich ja selber nicht mehr. So, Sie haben es vergessen, da werde ich Ihnen mal etwas vorlesen. Und er griff unter seinen Schreibtisch und las Zitate aus meinen Briefen vor. Er hat mich gefragt, ja, haben Sie das geschrieben oder nicht? Ja, da war ich ja total erschrocken, wo weiß denn der das her? Ja, das habe ich geschrieben, freilich habe ich geschrieben, so, und der Vernehmer hat das dann in seine Maschine reingetippt und ich habe dann brein und brav jede Seite dann unterschrieben mit meinem Namen. Und das ist genau das, was hier Orwell schreibt von Winston Smith, wie er sagt, ich unterschreibe alles und ich habe auch alles unterschrieben. Orwells Held Winston verliebt sich in seine Kollegin Julia. Mit ihr gemeinsam schließt er sich dem Widerstand gegen den großen Bruder an. Trotz größtmöglicher Vorsicht werden die beiden von den Spitzeln der Gedankenpolizei aufgespürt, eingekerkert, gefoltert. Winston verlässt das Gefängnis als gebrochener Mensch. Der Roman endet mit den Sätzen: Er hatte den Sieg über sich selbst errungen. Er liebte den großen Bruder. Baldur Haase wird am 18. April 1959 vom ersten Strafsenat des Gerichtes in Gera zu 3 Jahren und 3 Monaten Zuchthaus verurteilt. Wegen Besitzes und Verbreitung staatsgefährdender Literatur. Er sitzt 2 Jahre im Zuchthaus Waldheim ein, wird vorzeitig entlassen. Von seiner Entlassung an lebt er als angepasster Bürger in der DDR, kann sogar eine neue Karriere beginnen im Kulturbereich. Nach der politischen Wende schreibt er ein Buch über seine Erfahrungen. Er hat eine Ausstellung und Konferenzen über Orwell und die DDR mitorganisiert, hält als Zeitzeuge Vorträge vor Schulklassen. Winston Smith sagt, Zitat, »Immer mit den Wölfen heulen ist meine Parole. Es ist die einzige Möglichkeit, ungeschoren zu bleiben.« Ja, das ist auch meine Parole gewesen. Von 1961 an nach meiner Entlassung bis 1990. Bald wird gezählt in unserem Land. Die Volkszählung bringt den neuesten Stand, damit wir sehen und verstehen, wie wir am besten Richtung zu uns gehen. Ein Jahr vor dem von George Orwell avisierten 1984 erlebt der Roman in der Bundesrepublik Deutschland einen ungeheuren Popularitätszuwachs. Er wird zur Bibel einer Massenprotestbewegung. Alexa, was weißt du über Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland 1983? Die Volkszählung in der Bundesrepublik Deutschland 1987 war eine deutsche Volkszählung. Sie wurde von einer Reihe von Bürgerprotesten und einem organisierten Boykott begleitet. Halt, Alexa, ich muss dich korrigieren. Eine große Volkszählung war in der Bundesrepublik eigentlich schon für 1981 geplant. Der Termin dann auf 1983 verschoben worden. Der Zensus konnte damals aber nicht durchgeführt werden, weil sich ein breites Widerstandsbündnis dagegen formierte. bis schließlich das Bundesverfassungsgericht signifikante Änderungen des Erhebungsverfahrens einforderte und die Volkszählung 1987 stattfand. Einer der lautstärksten Gegner damals war Hans-Christian Ströbele, Rechtsanwalt und Politiker der Westberliner Alternativen Liste. Wir fürchten, dass auf der Grundlage dieser Daten eine Verdatung der Gesamtbevölkerung angestrebt wird, auf deren Grundlage eine soziale Kontrolle der Bevölkerung angestrebt wird. Ich rufe die Bevölkerung auf, sich an dieser Volksdatenerhebung nicht zu beteiligen. Und da war für uns natürlich dieser Roman von Orwell, war dann eine Erinnerung, die wir auch immer dann als Beispiel gebracht haben und geschildert haben, dass der Anfang einer Entwicklung sein kann zu dem vollständig kontrollierten und deshalb auch gegängelten Menschen mit den schrecklichen Folgen, die dann in dem Roman geschildert werden, dass die Menschen alle gleich gemacht werden, dass sie keine Freiheit mehr haben und dass das Individuum untergeht in der Masse, die der große Bruder manipuliert. Es ging um vergleichsweise wenig Daten im Vergleich zu dem, was heute an Daten von fast jedem Bürger vom Staat oder von staatlichen Stellen oder von großen Organisationen erlangt werden kann. Aber wir waren auf der richtigen Spur. Diese Daten kann man missbrauchen. Die können gebraucht werden in vielfacher Weise für Versicherungsunternehmen, wenn sie Krankheitsmöglichkeiten abschätzen, für finanzielle, für Werbezwecken und für alle möglichen Zwecken. Aber sie können auch vom Staat missbraucht werden. Ja, ich glaube, dass viele Menschen 1984 tatsächlich gelesen haben, weil das Datum ja auch so kurz bevorstand. Auch Rena Tangens war 1983 Gegnerin der Volkszählung. Dieses Bedrohungsgefühl war absolut da. Ich glaube, das muss man auch in Zusammenhang setzen mit Computern, die sich halt anfingen zu verbreiten. Und der Computer war damals eben eher nicht der, den man selber auf dem Tisch hatte, mit dem man selber halt arbeiten konnte oder gespielt hat, sondern das war der Großrechner, der halt woanders stand, entweder bei großen Firmen oder eben bei staatlichen Behörden. Und das war erstmal etwas, was unheimlich war und wo man das Gefühl hatte, dass einem Macht weggenommen wird, dass Selbstbestimmung flöten geht. Und das Gefühl war sehr stark. Also auf der einen Seite hat der Orwell weitsichtig schon die Gefahren erkannt und hat auch selbst die Technik, wenn man so will, dem Grunde nach schon gezeigt, dass der Orwell gesagt hat, da ist also in jedem Zimmer ist irgendwie so eine Platte, Metallplatte hatte der, glaube ich, und die kann alles aufnehmen, sowohl akustisch als auch bildlich, was in ihrer Reichweite im Zimmer passiert. Mehr allerdings nicht. Und wenn ich das heute vergleiche, also das gibt's ja heute, also Sie können ja der Fernseher, der da steht, über den kann man, das weiß man spätestens seit Edward Snowden, über den kann man ja nicht nur jetzt gucken, was wird da in dem und dem Atelier geboten oder welcher Film wird da abgespielt, sondern auch zurück. Man kann auch über solche Informationskanäle das abgreifen, was die Leute machen, die vor dem Fernseher sitzen. Eigentlich eine Wahnsinnsvorstellung. Alexa, es ist Zeit für die Gretchenfrage. Alexa, was weißt du über mich? Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst. Alexa, ist das alles? Ich bin mir leider nicht sicher. Ich bin mir da leider auch nicht sicher, Alexa. In deiner Inkarnation als Echo Dot verkörperst du die sprichwörtliche Blackbox. Ich habe keine Ahnung, wann du mir zuhörst und was der Algorithmus mit all dem Wissen anstellt, das du über mich sammelst. Und dann auch noch diese verstörende Nachricht in der Tagesschau vom 11. April 2019. Wer die sprachgesteuerte Online-Assistentin Alexa von Amazon nutzt, muss offenbar damit rechnen, dass auch Menschen mithören. Nach einem Bericht der Agentur Bloomberg wertet Amazon die Fragen und Kommandos nicht nur automatisch aus. Mehrere tausend Mitarbeiter weltweit hören demnach aufgezeichnete Dialoge mit und schreiben sie ab. Dadurch sollen die Computerprogramme zur Spracherkennung verbessert werden. Orwell konnte sich, glaube ich, nur vorstellen, dass die Menschen da mitmachen, wenn sie erstmal Gehirn gewaschen werden. Und das kann in der Tat nur ein diktatorisches Regime. Und deshalb existiert da der große Bruder. Und das ist heute also viel geschickter gemacht, weil man einfach die Lebensverhältnisse, ich sag mal, wenn es da wieder einen großen Bruder gibt, der sich das alles ausgedacht hat, die Lebensverhältnisse so gestaltet hat, dass man eigentlich nicht richtig mitkommt, also sowohl materiell als auch informationsmäßig, als auch mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man das nicht möglichst weitgehend mitmacht. Fragen wir doch mal Alexa, wer bekommt den Big Brother Award in der Kategorie Verbraucherschutz? Der Big Brother Award 2018 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an die Firma Amazon für ihren Sprachassistenten Alexa. Ja, muss ich wirklich begründen, warum eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt, einen Big Brother Award bekommen soll? Nee, das muss ich nicht, oder? 20. April 2018. Im Stadttheater Bielefeld werden die deutschen Big Brother Awards verliehen. Negativpreise für besonders schlechten Datenschutz und Verletzungen der Privatsphäre. Die Laudatio auf dich, Alexa, hält der Künstler und Netzaktivist Padelun. Das Gerät lauscht so 24 Stunden am Tag in meiner Wohnung, weil es darauf lauert, dass ich mal so das Wort Alexa sage. Sobald es dieses Wort hört, zeichnet es die nachfolgenden Sätze auf und sendet diese zur Analyse an die Rechner in der Amazon Cloud. Dort wird mein Text übersetzt, durchanalysiert und dann werden Aktionen fernausgelöst. Diese Sprachassistenten, diese sogenannten, das sind die lästige Ergänzung zum totalen Überwachungssystem, das sich smart nennt, aber teuflisch ist. Es geht gegen meine Freiheit, gegen meine freie Entfaltung, gegen meine Würde. Ja, hier haben wir den Big Brother Award. Der ist geschaffen von dem Bielefelder oder Erlinghauser Künstler Peter Sommer. Und es ist eine Terrakotta-Figur, die durchteilt ist durch eine Glasscheibe. Auf der Glasscheibe steht ein Code aufgedruckt. Und ansonsten ist die Figur, die Terrakotta-Figur, ist unten an den Füßen mit einem Bleiband gefesselt. Und womit die Unfreiheit auch gezeigt wird. Ach ja, und das Rückgrat ist ihr rausgenommen. Das Rückgrat fehlt. Rena Tangens im Büro des Vereins Digitalcourage in Bielefeld. Digitalcourage engagiert sich seit 1987 für Grundrechte, Datenschutz und demokratische Werte im digitalen Zeitalter. Seit dem Jahr 2000 verleihen die Bielefelder Aktivistinnen die Big Brother Awards in den Kategorien Politik, Technik, Kommunikation, Arbeitswelt, Behörden und Verwaltungen. Zweck der Awards ist vor allem, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die Gefahr einer rasant zunehmenden Verdatung der Gesellschaft. Ich bin überzeugt, dass wir etwas dagegen tun können. Aber ja, es ist eine sehr ernste Situation. Es ist tatsächlich eine eher kleine Gruppe von Menschen, die genauer wissen, in welche Richtung sie da eigentlich gehen und warum sie das alles sammeln und was sie damit anfangen können. Und das sind eigentlich vor allem die großen Firmen, mit denen wir da jetzt eben zu tun haben. Google, Facebook, Amazon und vielleicht noch Microsoft. Aber an dieser Front passiert einfach wahnsinnig viel. Es gibt da eine Menge kleinerer Firmen, die halt auch sammeln, aber so eine Datenmacht, wie zum Beispiel Google hat, die aus so vielen verschiedenen Quellen Dinge zusammenführen und so unglaublich detailliert über jeden einzelnen Menschen etwas wissen, das hat es vorher so noch nicht gegeben. Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Die in Harvard lehrende Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff nennt sie die Überwachungskapitalisten. Der Überwachungskapitalismus ist der Puppenspieler, der uns durch das Medium des allgegenwärtigen digitalen Apparats seinen Willen aufzwingt. Ich bezeichne diesen Apparat als Big Other, das große Andere. Ich verstehe darunter die wahrnehmungsfähige, rechnergestützte und vernetzte Marionette, die das menschliche Verhalten rendert, überwacht, berechnet und modifiziert. Google, Apple, Facebook, Amazon und Co. bieten uns grenzenlosen Zugang zu den virtuellen Weiten des Internets und der digitalen Welt. Im Gegenzug gewähren wir ihnen freizügig Einlass in alle Bereiche unserer Lebensrealität. Dabei fehlt dem großen Anderen jedes voyeuristische Interesse. Es geht allein darum, unser Verhalten zu erforschen und vorhersehbar zu machen, um die gewonnenen Prognosedaten an Kunden zu verkaufen, Werbeindustrie, Versicherungen, politische Akteure, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste. Je mehr über unser potenzielles Verhalten bekannt ist, umso besser können wir verführt werden, ein bestimmtes Produkt zu kaufen, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, eine Partei oder einen Kandidaten mit unserer Stimme zu unterstützen. Mir macht ganz besonders Sorge die Kombination vom Überwachungskapitalismus mit dem totalitären Staat, also mit einem Polizeistaat. Denn die Politik unternimmt nicht wirklich mit Durchschlagkraft etwas gegen die Überwachung durch Konzerne, also gegen den Überwachungskapitalismus. Ich denke mit dem Hintergedanken, dass man dann ja auch darauf zugreifen kann, wenn da entsprechende Ergebnisse vorliegen. Und das ist bei Google ganz ohne Zweifel so der Fall, dass darauf zugegriffen wird. Da gab es ja eine Direktleitung zu den amerikanischen Geheimdiensten bei Google. Mir macht die Kombination Sorge, denn Politikerinnen und Politiker, die denken, dass sie diese Informationen über die Bevölkerung vielleicht mal brauchen könnten, sind geneigt, dem Überwachungskapitalismus wenig entgegenzusetzen. Und jetzt kommt ein Moment der Wahrheit, Alexa. Ich habe dich benutzt. Das mit uns, das war keine Liebe. Dass du für einige Zeit bei mir einziehen durftest, nur so eine mäßig originelle Regieidee. Ich hatte nie vor, dich wirklich in mein Leben zu lassen. Aber auch nicht deine Schwestern, Cortana von Microsoft, Siri von Apple oder den Google Assistant. Vielleicht tröstet dich das ein bisschen. Es tut mir leid. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ist dir langweilig? Möchtest du zu Hause etwas machen, dich bewegen, etwas spielen, dich vergnügen, kreativ sein oder ist dir das egal? Also es ist anders als damals. Es ist anders, als das in Einzelheiten sich Orwell vorgestellt hat. Aber was das Geniale bei ihm war, war, dass er diese Gefahren, was das letztlich mit Menschen macht, dass er die sehr drastisch, und wenn man das liest, gruselt man sich aber ununterbrochen, sich vorstellt, dass die Menschen dann wirklich abgerichtet werden, wenn sie das alles mitmachen. Aber der menschliche Geist und der menschliche Drang zur Freiheit und Unabhängigkeit ist hoffentlich so groß, dass er immer wieder doch Möglichkeiten findet, sich dagegen zu wehren. Wie hatte es Winston Smith 1984 formuliert, als er begann, sein geheimes Tagebuch zu schreiben? Eine Zukunft oder eine Vergangenheit, in der Gedankenfreiheit herrscht, in der die Menschen voneinander verschieden sind und nicht jeder für sich lebt. Eine Zeit, in der es Wahrheit gibt und das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden kann. Schicke ich diesen Gruß aus einem Zeitalter der Gleichmachung und der Vereinsamung, dem Zeitalter des großen Bruders. George Orwells 1984. Ein Buch und seine Folgen. Feature von Lorenz Hoffmann. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Axel Wandke, Walter Renneisen, Axel Thielmann und Corinna Waldbauer. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König. Regieassistenz Anne Osterloh, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.